Um das zu tun, müssten wir, vor allem aber die Sozialdemokratie, die Furcht vor dem Begriff Sozialismus ablegen. Es ist nun mal nur ein Wort. Wer die Frage danach stellt, ob sich Umverteilung nicht radikaler denken ließe, sollte nicht den Kopf einziehen, sobald als Gegenargument die Schrecken des formals real existierenden Sozialismus aufgezählt werden. Denn die Frage nach der Moral gewisser Vermögenswerte enthält nicht die Forderung nach der Errichtung von Gulags. Menschen wollen etwas tun. Sie wollen eine Beschäftigung und ein soziales Umfeld, die Sinn stiften. Sozialleistungen, das haben schon Studien in den frühen Nullerjahren ergeben, als Hartz IV gerade eingeführt wurde, werden entgegen allgemeinen Annahmen nicht ausgenutzt. Hinzu kommt, dass die Scham, die mit der Beantragung einhergeht, so groß ist, dass viele sie gar nicht in Anspruch nehmen. In Frankreich etwa beantragen weniger als die Hälfte aller Berechtigten die staatlichen Zahlungen, die zur Aufstockung von zu geringen Gehältern gedacht sind. Ich bin es leid, auf die immer wieder gleichen Einwände einzugehen, die sagen, dass manche Menschen einfach nicht arbeiten wollen, dass sie faul seien und den Staat um Geld betrügen. Es wird natürlich immer ein paar faule Betrüger geben. Aber nur bei den Armen richtet man die Gesetzgebung nach diesen wenigen aus.